Alberts Brücke von Tom Stoppard in Zusammenarbeit mit John Hurt. Regie Josef Scheidecker. In der Hauptrolle hören Sie Peter Brogle. Paris träumt von der Liebe. Albert! Um und von Alabama. Albert! Hallo! Albert! Bob und ich und Charlie sind fertig. Okay. Eintauchen, auftragen. Streichen, verteilen, glätten. Und noch einmal. Eintauchen, auftragen. Streichen, verteilen. Ach, das geht herrlich voran. Und in die Ritzen gekitzelt, da unter den Nieten. Niemand sieht das von unten. Ich könnte mogeln da oben, aber ich selber würde es wissen. Also, eintauchen, auftragen, streichen, verteilen, glätten und noch einmal, zum letzten Mal bis zum nächsten Mal. Die ganze Oberfläche glatt wie neu. Eintauchen, auftragen, streichen, verteilen, gleiten, glätten und trocknen lassen. Eingepackt, das alte rostfreie Rostbraun. Alles glänzend und glatt von einem Ende zum anderen. Der letzte Pinselstrich. Perfektion. Ui. Ich könnte zurücktreten, um das Ganze zu bewundern und dabei 90 Meter tief ins Meer stürzen. Passt auf eure Köpfe auf. Pass auf deinen Kopf auf, Paps. Ich bin nicht dein Paps. Nicht aufs Nasse treten, kommt die Schräge schon wieder herunter. Pass auf deine Füße auf. Ja, runtergestiegen für immer. Tja. Hier komme ich nicht wieder herauf. 10 Anstriche habe ich mitgemacht, von einem Ende zum anderen. Aber jetzt habe ich es hinter mir. Ich habe mal allerhand vorgehabt, kann ich euch sagen. Pass auf meinen Kopf auf, Papst. Und du auf meine Füße, Charlie, ich komme runter. Ah, das ist mein Kopf, Albert! Sieht sie nicht wunderschön aus? Genau wie immer. Da gibt's keinen Fortschritt. 20 Jahre, 20.000 Kessel Farbe. Ja. Ich hatte einmal Pläne. Hätte nie gedacht, dass wir hier ein Ende sehen. Von Ende keine Spur. Und da gibt's kein Ende. 10 Anstriche hintereinander, einer nach dem anderen und trotzdem keine Verbesserung. Nicht einmal eine Veränderung, nichts als ein Schutz gegen die Witterung. Ja, das war eine lange Zeit, eine Menge Farbe. Ich hätte es zu was bringen können. Ausdauer? Schwer zu erreichen? Ich habe sozusagen mein ganzes Leben auf diese Brückenpfeiler aufgetragen. Und in 5 Minuten könnte ich es durchkratzen bis aufs Eisen. Durchstoßen bis zu meinen besten Jahren. Klarheit ist da drin enthalten. Fein säuberlich. Dein Geschäft mit der Welt, deine Löhne, deine Zeit, deine Energie, dein Eigentum. Alles, was du hier herausgeholt und hineingesteckt hast. Der Arbeitsvertrag, der dich so weit gebracht hat. Pass auf deine Füße auf, alles enthalten in 10 Schichten Farbe, die davon zeugen. Das Kopf, Charlie! Pass du auf meinen Kopf auf! Man kann genau verfolgen, was man dazu beigetragen hat. Es liegt offen da vor deinen Augen, greifbar und zuverlässig. Pass auf meine Füße, Bob. Denn ein Anstrich ist ein Anstrich und nichts weiter. Pass auf deine Füße auf, das ist auf, viel Charlie. Mehr, als man von einem Fabrikarbeiter sagen Achtung, kann. Pass, deine Füße. Seine Teile und Stücke zerstreuen sich, werden Räder, fallen auseinander, wechseln die Farbe und nehmen neue Formen an, von denen er nichts weiß. Schon bald übersieht er nicht mehr, was er überhaupt gemacht hat. Das war und mein für Kopf, wen? Albert. Schaut euch das einmal an dort oben, kreuz und quer und ohne Ende. Du siehst nicht, wo sie aufhört. Oh, ich könnte losfliegen, mich durch ihre Äste schwingen und schreien wie ein Affe. Pass auf, wo du hintrittst, Albert. Pass auf, Paps, mein Kopf. Es kommt ein Zug, Charlie. Schon gesehen. Unten bin ich. Pass auf, Paps, wo du hinspringst. Schon gesehen. Und nicht zu früh. Es kommt ein Zug, Albert. Bin schon da. Ach, Schluss und Ende. Denkst du? Damit hätten wir wieder einmal 2 Jahre hinter uns. Mir hat einmal einer 50% Beteiligung angeboten in einer tollen Handelsstation im Gelben Meer. Ich hatte es in mir. Passt auf eure Zehen auf. Hepp. Ah. Schön, einen Tag so zu Ende zu bringen, wenn man so viel mehr beendet. Ja, stimmt. Für Einzelne. Studenten. Studieren. Ja, Ferien, Taschengeldverdiener. 1 Million Tonnen Eisen über die Bucht geworfen. Rostbraun und gleichmäßig bis zum letzten Pinselstrich. Blitzblank, rostfrei, wetterfest. Perfekt. Jetzt muss das andere Ende wieder gestrichen werden. Man könnte verrückt werden. Wir wollen nicht vergessen, meine Herren, dass die Brücke über die Klaftenbucht die viertgrößte einbogige doppelgleisige Zweiküsten-Eisenbahnbrücke der Welt ist. Und einmalig. Sehr richtig, Herr Präsident. Danke, Dave. Ich habe diese Zahlen überprüft, Herr Präsident. Einen Augenblick bitte, George. Wir haben hier in Klaften eine große Annehmlichkeit. Unsere Brücke ist für die ganze Stadt da. Und ganz abgesehen von dem Geld, das wir durch die Eisenbahngebühren verdienen... Sehr richtig, Herr Präsident. Danke, Dave. Zufolge den Berechnungen des städtischen Ingenieurs, Herr Präsident... Einen Augenblick bitte, George. Als mein Großvater diese Brücke baute, hat er mit Geld nicht gespart. Und ich für meinen Teil, als Präsident des Brückenunterausschusses Klaftenbucht, der nun einmal mit der Verantwortung für die Instandhaltung dessen betraut ist, was Klaftens Wohlstand symbolisiert, ich für meinen Teil geize nicht mit der zusätzlichen Ausgabe von ein paar Pfund für einen Anstrich. Sehr richtig, Herr Präsident. Danke, Dave. Ich weiß, dass Sie ein Symbol Ihres Wohlstands ist, Herr Präsident, aber trotzdem... Das war eine höchst ungehörige Bemerkung, George. Klaftens Wohlstand, hatte ich gesagt. Sehr richtig, Herr Präsident. Danke, Dave. Ein dummer Versprecher, Herr Präsident. Aber wenn Mr. Fitchs Berechnungen richtig sind... Meine Berechnungen sind immer richtig, Herr Präsident. Hast du das gehört, George? Die Berechnungen des städtischen Ingenieurs sind in ihrer Fehlerlosigkeit beispielhaft. Sehr richtig, Herr Präsident. Danke, Dave. Dann wird uns die neue Farbe, die er empfiehlt, 4-mal so viel kosten wie die Farbe, die wir bisher verwendet haben. 4-mal so viel? Geld? Sehr richtig, Herr Präsident. Einen Augenblick bitte, Dave. Ich glaube nicht, dass deine Berechnungen stimmen, George. Mr. Fitch beherrscht sein Geschäft. Welches Geschäft? Handelt er mit Farben? Das war eine höchst ungehörige Bemerkung, George. Sie haben doch geschäftlich nichts mit Farben zu tun, nicht wahr, Mr. Fitch? Nein, Herr Präsident. Nein, nein, natürlich nicht. Du solltest dich schämen, George. Sehr richtig, Herr Präsident. Halt den Mund, Dave. Nun, Mr. Fitch, was ist damit? Stimmt es, was George gesagt hat? Nun, bis zu einem gewissen Grade schon, aber auf die Dauer nicht. Keinen Schnickschnack mit mir, Fitch. Kostet Ihre neumodische Farbe 4-mal so viel wie unsere bisherige? Und wenn ja, was haben Sie davon? Sehr richtig, Herr Präsident. Danke, George. Um die Angelegenheit auf den einfachsten Nenner zu bringen, Herr Präsident, die neue Farbe kostet 4-mal so viel und hält 4-mal so lange. Bitte, da hast du deine Antwort, George. Sie kostet 4-mal so viel, aber sie hält 4-mal so lange. Das leuchtet ein, Fitch. Ich hatte schon gedacht, wir hätten sie ertappt. Und was hat man dann davon? Abgesehen von seiner silbernen Farbe, Herr Präsident, die viel hübscher wirken würde als das jetzige Rostbraun, würde der neue Anstrich sogar eine beträchtliche Einsparung ermöglichen, wie Sie zweifellos schon bemerkt haben werden. Habt ihr das bemerkt? Ja, also, ich nicht. Ich auch nicht. Sehr richtig, George. Halt den Mund, Dave. Wenn ich vielleicht erläutern darf, meine Herren. Wie Sie wissen, ist das Anstreichen der Brücke über die Klaftenbucht, wie auch bei anderen großen Brücken ihrer Art, ein immerwährender Vorgang. Das bedeutet, dass immer wenn die Anstreicher das Ende der Brücke erreicht haben, das entgegengesetzte Ende, mit dem sie angefangen haben, schon wieder einen neuen Anstrich benötigt. Das habe ich noch nie gehört. Ruhig, Dave. Dieser Turnus ist natürlich kein Zufall. Er ergibt sich, indem man den Flächeninhalt der gesamten Oberfläche, die gestrichen werden muss, nennen wir ihn A, in Relation setzt zur Geschwindigkeit des Anstrichs, B, sowie zur Beständigkeit der Farbe, C. Die hieraus resultierende Gleichung bestimmt den variablen Faktor x, das heißt die Anzahl von Malern, die man benötigt, um die Fläche a mit der Geschwindigkeit b innerhalb der Zeit c anzustreichen. Zum Beispiel ZB. Genau, ZB. Mit x plus einem Maler würde die Arbeit in einer größeren Geschwindigkeit vor sich gehen, das heißt b plus ZBQ. Die Faktoren A und C jedoch, also der gesamte Flächeninhalt und die Beständigkeit der Farbe, blieben natürlich konstant. Das Ergebnis wäre, dass die Anstreicher mit dem zweiten Anstrich genau genommen bereits anfangen könnten, noch bevor die Brücke ihn überhaupt nötig hat. So entstünde der Koeffizient Verschwendung. V. Ja, wenn Sie wollen. Dieser Koeffizient stellt natürlich die Wirtschaftlichkeit in Frage. Überdies nimmt der Wert dieses Koeffizienten Verschwendung progressiv zu. Ich darf es vielleicht so formulieren, meine Herren. Weil die Geschwindigkeit des Anstrichs konstant bleibt, das heißt zu schnell ist, um eine Abnutzung der Farbe zu gestatten, bedarf jedes Teilstück, zu dem die Männer kommen, eines erneuten Anstrichs sogar noch weniger als das Teilstück davor. Sie kommen sich also selber, wie Sie sehen, zusehends näher, bis der Punkt erreicht ist, wo Sie die Brücke wieder streichen, obwohl sie noch nass ist. Nein, das kann nicht stimmen. Nun kommen Sie zur Sache, Fitch. Wach auf, Dave. Sehr richtig, Herr Präsident. Packen wir es andersherum an, meine Herren. Ich meine, entgegengesetzt. Mit einem Anstreicher zu wenig, x minus 1, ginge die Geschwindigkeit der Fertigstellung zurück auf, sagen wir, b minus q. Reißen Sie sich zusammen, Fitch. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie faseln. Kurz gesagt, Fitch, der neue Anstrich kostet viermal so viel und hält viermal so lange. Wo ist denn nun das eingesparte Geld? Wir entlassen drei von den Anstreichern. Aha. Bis zum heutigen Tage haben wir, wie Sie wissen, unseren optimalen Leistungsertrag erreicht, indem wir vier Mann beschäftigt haben. Diese vier brauchen 2 Jahre, um die Brücke anzustreichen, was zugleich die längste Zeitspanne ist, die der bisherige Anstrich hält. Die neue Farbe nun hält 8 Jahre, also brauchen wir nur einen Maler, der die Brücke allein anstreicht. Nach 8 Jahren wird die Seite, an der er angefangen hat, gerade so weit sein, dass sie neue Farbe braucht. Die städtischen Steuerzahler würden dadurch im Jahr 3.529 Pfund, 15 Schilling und 9 Pence einsparen. Entschuldigen Sie, Herr Präsident. Einen Augenblick bitte, George. Ich gratuliere Ihnen, Mr. Fitch. Ein genialer Meisterstreich. Wir werden es dem Ausschuss auf einer Vollversammlung vorlegen. Entschuldigen Sie. Halt den Mund, George. Sehr richtig, Herr Präsident. Danke, Herr Präsident. Danke, Mr. Fitch. Stehst du noch nicht auf, Albert? Es ist schon nach 11. Hörst du mir zu, Albert? Was? Ich spreche mit dir, Albert. Ja? Ja, was? Ja, Mutter? Das ist schon besser. Ach, was wollte ich denn gerade sagen? Ich weiß es nicht, Mutter. Ah, ich war von Anfang an gegen diese Universität. Das Land braucht Universitäten. Ich finde, Albert, sie hat dich verändert. Tag und Nacht denkst du über irgendetwas nach. Das ist gar nicht deine Art. Denken? Du sprichst nicht mehr mit mir oder mit deinem Vater. Also ich weiß wirklich nicht, wozu du unbedingt etwas von Philosophie wissen willst. Dein Vater hat nicht erst Philosophie studieren müssen. Schau, wo er heute steht. Präsident der Metalllegierungen und Vereinigten Metalle. Dabei wirst du ja nicht Philosoph oder sowas. Ja, könntest jetzt schon bald Abteilungsleiter sein. Ich werde zu einem Philosophen in die Lehre gehen müssen. Ganz unten anfangen. Natürlich kriegt der Sekretär eines Philosophen nicht sofort die wirklich interessante Arbeit, das weiß ich. Es wird sich um Dinge wie das Registrieren allgemeiner Schlussfolgerungen, das Ordnen der Paradoxa, das Zusammenstellen der Prämissen handeln, bevor der Chef hereinkommt und solche Dinge. Aber wenn ich die Kniffe erstmal alle raus habe, könnte ich mich vielleicht schon etwas an der Dialektik beteiligen und mich zu einer Abhandlung hocharbeiten. Ja, in ein paar Jahren könnte ich mein eigenes florierendes kleines Geschäft als Philosoph haben. Also ich finde immer noch, es war sehr hässlich von dir, uns nicht zu sagen, dass du Sommerferien hattest. Ich dachte, ihr wisst es, ich hatte doch jedes Jahr. Du weißt, ich habe kein Gedächtnis für Termine. Du hättest nach Hause kommen und uns besuchen können. Tut mir leid, ich hatte doch diese Aushilfsstelle. Dein Vater hätte dir schon etwas Geld gegeben, wenn du ihn gebeten hättest. Ich dachte, ich müsste es einmal allein versuchen. Du musst jetzt aufstehen. Es war fantastisch da oben. Die Größenverhältnisse. Von unten sieht's aus wie ein Fadengespinst. Von Weitem kann man das Ganze überschauen. Und wenn man dann oben und mittendrin ist, sind die Fäden plötzlich so dick wie dein Körper. Und auf den Hauptverstrebungen könnte man Tennis spielen. Kate wird gleich heraufkommen und will die Betten machen. Es ist absurd. Wirklich. Wenn man da oben ist und auf die Universität hinuntersieht, die unter einem liegt wie ein paar Backsteine. voller Punkte die Philosophie studieren. Ich will nicht, dass du Kate im Weg bist. Sie muss jetzt das Zimmer machen. Ich habe dort oben in 3 Wochen mehr gesehen als diese Pünktchen in 3 Jahren. Ich habe die Zusammenhänge gesehen. Dabei ist die Philosophie zusammengeschrumpft und alles andere auch. Ich habe eine Perspektive bekommen, weil die Brücke so isoliert ist, so in sich abgeschlossen, so entfernt. Regiert von Gesetzen der Technik, die sie an einem genau vorbestimmten Punkt aufhören lässt, die eine bestimmte Form und bestimmte Verbindungen vorschreibt. Das Ganze bis ins Letzte festgelegt von jenen Formeln, die sie aufrechthalten. Sie ist vollendet. Und man könnte sein ganzes Leben für ihre Instandhaltung hingeben. Eine wunderbare Aufgabe. Liebst du mich, Albert? Hä? Ja. Ja, was? Ja, bitte. Punkt 43 der Tagesordnung, Vorschlag des Brückenunterausschusses. Weiter. Das Nächste. Alle dafür? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dagegen? Angenommen. Punkt 44 der Tagesordnung. Oh, Entschuldigung, Mr. Albert. Hallo. Ich war gerade dabei, aufzustehen. Aha. Ja, also dann... Nein, bleiben Sie doch. Kommen Sie her. Was? Ich allein? Das dauert Jahre. 8 Jahre, ja. Nein, ich beantrage meine Versetzung. Und ich dachte, ich würde sie bevorzugen. Ich möchte zurück und wieder das Stadtwappen an den Kehrichtautos streichen. Ich könnte Ihnen das Magenta-Rot geben. Das was? Jedermann kriegt neuerdings seine eigene Farbe. Leistungssteigerung. Sie machen Witze. Es wäre eine Chance für Sie. Ich würde wahnsinnig. Was soll das überhaupt? Leistungssteigerung. Ich streiche die Brücke nicht. Nicht ganz allein. Es macht nicht mehr Arbeit als bisher. Ich würde schon nach 1 Monat abspringen. Aha. Tja, das können wir nicht brauchen. Dann wäre erst ein 96stel gestrichen. Sie glauben, das wäre billiger? Leistungskräftiger. Wir haben gute Arbeit geleistet. Leistungssteigerung ist nicht ausschließlich eine Frage von gut oder schlecht. Es ist eine Frage der optimalen Ausnutzung der vorhandenen Mittel, also Zeit, Geld, Arbeitskraft. Sie meinen billiger. Ich bin ein alter Mann. 8 Jahre machen Sie es schon noch. Es könnten aber die letzten 8 sein. Und ich habe noch nichts geleistet. Ich habe noch eine Zukunft. Also gut, ich könnte Sie die Parkverbotmarkierungen streichen lassen. Also, in Ordnung. Aber haben Sie denn irgendwelche Qualifikationen? Ich habe den Doktor der Philosophie, Mr. Fitch. Das ist etwas ungewöhnlich. Das würde ich nicht sagen. Sehr viele haben ihn gemacht. Das ist sehr schön, wenn man Philosoph werden will. Aber wir sprechen hier vom Anstreichen von Brücken. Ja, ich begreife natürlich, worauf Sie hinaus wollen, aber ich glaube nicht, dass es mir geschadet hat. Fast alle, die nicht wissen, was sie machen sollen, studieren Philosophie. Ja, das ist doch logisch. Sie sind ein gebildeter Mensch. Dankeschön. Ich meine, Sie sind nicht irgendein hergelaufener Eisenbahnbrückenanstreicher. Nicht der Rohstoff, auf den ich aus bin. Also, ich habe es in meinen Ferien schon einmal gemacht. Aha. Das Leben in der frischen Luft reizt Sie also? Nein, es ist die Arbeit an sich. Das Ganze, das... herumkriechen in diesem riesigen Korb, in dieser Höhe und für so vieles verantwortlich sein, was so sichtbar ist. Eigentlich weiß ich aber gar nicht genau, ob es wirklich das ist, was mir daran so gefällt. Es gefällt mir, weil ich mich dort oben glücklich fühlte, als ich etwas ganz Einfaches, aber so Großartiges machte, was nie ein Ende hat. Das lässt einem nicht wieder los. Also mehr das Intellektuelle daran als das Praktische. So ist es doch, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich bin genauso. Für mich ist die Brücke Poesie. Eine vollkommene Gleichung aus Raum, Zeit und Kraft. Ja. Es geht nicht nur darum, Farbe auf einen Strebepfeiler zu klatschen. Nein. Es geht um Kontinuität, um Beherrschung. Um Mathematik. Um Poesie. Ich hätte selber darauf kommen müssen, dass das eine Arbeit für einen Akademiker ist. Für Akademiker wie Sie und ich. Ich habe eine Abendschule besucht. Das ist dasselbe, nur zu einer anderen Tageszeit. Das sage ich auch immer. Ich bin genau Ihr Mann, Mr. Fitch. Sie wollen also 8 Jahre da oben bleiben? Wirklich? Oh, ich will Sie mehr als nur einmal anstreichen. So, Albert, nun hast du deinen Spaß gehabt. Als ich so alt war wie du, hatte ich schon 6 Jahre Arbeit hinter mir. Ja, und ich fange jetzt an zu arbeiten, Vater. Richtig. Aber du darfst nicht glauben, dass du gleich ganz oben anfängst. Ist noch Tee da, Mutter? Leute doch mal nach Kate, Albert, bitte. Ja, Mutter. Dabei fällt mir etwas ein. Du wirst anfangen wie ich in der Verkaufsabteilung. Also wirklich, Papa? Ich möchte nicht altmodisch wirken, aber da kann man nun wirklich kein Auge mehr zudrücken. Was? Ich habe mich nie mit Büchern und Philosophie beschäftigt. Und nun sieh mich heute an. Ich hatte Sie schon seit einiger Zeit in Verdacht, aber jetzt kann man es nicht mehr übersehen, trotz Ihres Korsetts. Wen? Du kannst am Montag mitkommen. Ich übergebe dich dann dem Maschinenmeister. Ich habe schon eine Stelle. Du hast keine Stelle, bis ich dir eine gebe. Ich würde die Brücke über die Klaftenbucht anstreichen. Am Montag fange ich an. Ach, in welcher Farbe? Silbern. Einen Augenblick. Sie haben geläutet, Madame. Noch etwas Tee, bitte, Kate. Sofort, Madame. Und eine Frage. Ja, Madame? Sind Sie krank? Nein, Madame. Ich glaube, ich habe heute Morgen gehört, wie Ihnen im Badezimmer schlecht wurde. Ja, Madame. Und gestern auch? Ja, Madame. Was hast du denn, Kate? Nichts, Mr. Albert. Überlass das mir. Die Köchin sagte mir, Sie wären letzte Woche in der Küche ohnmächtig geworden. Mir wurde plötzlich schlecht. Kate! Wir wollen nicht länger drum herumgehen wie die Katze um den heißen Brei. Ist es der Sohn des Gärtners? Nein, Madame. Wer ist es dann? Wer ist was? Also, es tut mir leid. Sie bekommen natürlich noch den Lohn für einen Monat. Sie sollten jetzt aufpassen, dass sich der junge Mann korrekt zu Ihnen verhält. Albert, das hätte ich nie gedacht, dass du dich mir gegenüber so korrekt verhalten würdest. Lass mich nur machen. Das ist ein schönes Zimmer. Deine Mama gefiel es überhaupt nicht. Meine Mutter hat keinen Geschmack. Ich heize den Ofen an. Und zieh dich warm an, wenn du gehst. Dort oben ist es schon eiskalt. Bloß ein leichter Wind. In einem Monat ist alles vereist. Wenn du abstürzt, Albert, das würde ich nicht überleben. Ich auch nicht. Du darfst nicht abstürzen. Sie sollten dich da oben nicht das ganze Jahr arbeiten lassen. Es ist zu gefährlich. Ach nein. Du weißt nicht, wie groß sie ist. Die Fäden sind wie Leitern. Und die Querverstrebungen sind wie Molen in den Himmel. Halt dich bloß fest. Denk an den Frühling und an das Baby. Gleiten, verteilen, streichen, eintauchen, schwappen, schieben, glätten und wischen. In 8 Jahren bin ich Anfang 30 und die Brücke über die Klaftenbucht wird eine silberne Brücke sein. Eintauchen, auftragen, streichen, verteilen und glätten ohne ein Ende. Ich bin der Brückenmann. Der seine Netze webende, versilbernde Brückenmann, der zwischen Himmel und Erde auf einer freitragenden Spannweite herumkriecht, auf einem Fadennetz am Himmel. Schau hinunter auf die Spielzeugschiffe, dort wo das Meer unter Spielzeugzügen gegen Spielzeugstädte hämmert. Unter meinen Händen. Bin ich die Spinne oder die Fliege? Ich bin der Brückenmann. Na, na, na, na, na, na, na. Die Magd von unten kam nach oben, um ein Bett zu machen, in dem ich lag. Und plötzlich... Ich nenne dieses Kind Albert. Das geht nicht. Also gut, ich nenne dieses Kind Kate. Catherine. Morgen fährst du mit ihr zur Brücke, damit ich euch sehen kann. Gut. Aber nicht winken, Albert, nicht winken. Wenn du winkst und herunterfällst... Ich winke nicht. Eintauchen, streichen, eintauchen, streichen, ohne Ende, ob Regen oder Sonnenschein. Herrlich, so seine Zeit zu verbringen. Mein Leben kommt mir hier entgegen. Meine Zukunft liegt auf der braunen Spur, meine Vergangenheit wird in Silber gemessen. Wie absurd. Wir haben, nicht hinunterschauen, einen so gigantischen Rahmen zu beklettern und zu erklimmen. Eintauchen, streichen, glätten, gleiten, wischen und noch einmal. Ich sitze rittlings, sozusagen, hoch über einem überfließenden Rinnstein, in dem Badewannenboote schaukeln. Über die Ufer hin sind Backsteine aller Art verstreut, Baukastensteine mit Fenstern. Tinky Toys bewegen sich in den Lücken, gelenkt von farblosen, beweglichen Punkten zu meinen Füßen, donnert ein Spielzeugzug über den Meccano und die winzigen Bauerngüter aus Mini-Ziegeln hängen zerstreut in sauberen Reihen mit Malkastengärten über den Hügel. Das ist die teuerste Spielzeugstadt im ganzen Warenhaus. Jede Einzelheit ist beachtlich, aber auch zerbrechlich. Ich zittere darum und erwarte fast, dass irgendein verwöhntes, unartiges Kind über diesen Hügel läuft und alles kurz und klein trampelt. Nicht hinunterschauen. Die Punkte schauen hoch. Nicht winken, nicht hinunterfallen. In ein Fernglas hineinstürzen und zu einem Punkt zusammenschrumpfen. In 8 Jahren, wer werde ich sein? Nicht mehr ich. Ich werde mich angepasst haben. Ein redlicher Arbeiter, Vater von 3 Kindern, man kennt ihn überall, zurückgezogen und doch zufrieden, im Einklang mit den offiziellen Wahrheiten, im Garten eines Siedlungshäuschens umstechend, mit dem am Leib, was jetzt mein Sonntagsanzug ist. Ich bin versorgt für 50 Jahre. Ich sehe mich auf eine Silberbrücke klettern, um sie zum 7. Mal zu streichen und auf der Spur meines Lebens zu bleiben, das ich damit verbracht habe, anzustreichen. In dieser Farbe, meiner Spur, hoch über allem. Wie erhaben das ist. Ein Tauchen streichen und braun zu versilbern. Welcher Punkt ist meiner? Nicht winken, nicht hinunterschauen, nicht fallen. Ich hab dich heute gesehen. Ach, was hab ich gerade gemacht? Gestrichen, glaube ich. Auf einer Querverstrebung rückwärts kriechend. Und Silber nach mir ziehend. Ich hab dich nicht gesehen, oder ich habe nicht erkannt, wer du warst. Ich bin beim Coiffeur gewesen. 6 Schilling 6 Pence. Ich hab die Haare schneiden lassen. Siehst du ein gutes Beispiel? Wenn man weit genug entfernt ist, erkennt man 6 Schilling und 6 Pence nicht mehr. Auch sonst nichts aus dieser Entfernung. Ja, aber im Leben ist alles ganz eng beieinander, nicht wahr? Ja, das trifft einen wie ein Schlag, wenn man wieder herunterkommt, wie eng alles ist. Man kann auch nicht zurücktreten, um einen Überblick zu bekommen. Gefällt dir mein Haar so? Wie so? Ach ja, gefällt dir meins? Auf der Straße hat einer nach mir gepfiffen. Ach, das passiert mir dauernd. Ein Lastwagenchauffeur an der Ampel. Das sind die schlimmsten, finde ich. Ach, Albert. Dabei hatte ich den Kinderwagen bei mir. Du siehst zu jung dafür aus, die große Schwester. Und ich bin doch sehr hübsch, oder? Ich werde auch hinter dir herpfeifen. Und ich würde kommen, wenn du pfeifst. Ich würde dir zuzwinkern und Frechtag sagen. Natürlich. Und ich würde mit dir anbändeln, gar kein Problem. Nach dem Kino würde ich mit dir zum Kanal hinuntergehen. Ach, was weißt du schon davon? Du mit deiner Bildung und allem. Ich bin ein Arbeiter. Du bereust es doch nicht, Albert, oder? Nein. Es war kein gutes Geschäft, genau betrachtet. Kommt darauf an, was man gewollt hat. Ich und das Baby, 2 Zimmer, 45-Stunden-Woche, schwere Arbeit und keine Aufstiegsmöglichkeiten. Ich bin nicht ehrgeizig. Du hättest so viel haben können. Eine weiße Hochzeit, ein schönes Haus, eine Bürostelle mit guten Aussichten, einen Platz im Club, Tennis spielen. Ja, du hättest Metalllegierung und Vereinigte Metalle haben können. Die höchste Stelle, Verantwortung. Dein eigenes Büro mit vielen Telefonen. Ja, das habe ich nun hinter mir. Schon ein Fortschritt. 2 Silberlinien vereinigen sich im Knick einer Gabelung. Und jetzt mal unter die Nieten gekitzelt, drauf und drunter und drüber. Und weiter geht's der Wölbung entlang. Schaut die Stadt nach oben. Glotzen sie alle herauf und sagen zueinander, schaut mal den da, wie komisch sieht er aus da oben. So klein, wie unverhältnismäßig, lächerlich. Oder sagen sie, wie mutig. Ein einzelner Mann gegen die Elemente, allein gegen eine solche Übermacht. Der einsame Forscher findet seinen Weg durch die eisernen Gletscherspalten mit Händen und Füßen an den Himmel geheftet. Punkte, Ziegelsteine, Käfer. Ich könnte sie mit meiner Spucke ertränken. Das ist nicht nett, Albert. Was, zu spucken? So etwas zu sagen. Ich habe ja gar kein Verlangen danach. Ich will sie erleben lassen. Ich versuche dir nur zu erzählen, wie es ist. Ich weiß, wie es ist. Du streichst Brückenträger an, so ist es. Es gibt noch andere Berufe. Das ist meine Brücke. Kannst du sie nicht dazu bringen, mit dem Klappern aufzuhören? Es geht mir auf die Nerven. Das ist sehr früh für 6 Monate. Ich bezweifle auch nicht ihre Fortschritte. Wenn sie Trompete spielen würde, wäre es noch ein viel größerer Fortschritt. Trotzdem würde es mich auf die Palme bringen. Komm, gib her. Was hast du davon? Sie begreift das doch noch nicht. Komm, ist schon gut. Also bis nachher. Wo gehst du hin? Arbeiten. Heute ist dein freier Samstag. Nein, heute ist mein Arbeitssamstag. Der letzte Samstag war dein Arbeitssamstag. Also gut, ich nehme zwei Arbeitssamstage hintereinander. Ein Tauchen, Streichen. Hör zu. Die Sonnenhitze lässt dich an Insekten denken. Aber das Summen dieser Insekten ist die Stadt, die in einer Meeresmuschel eingefangen ist. Alle Gespräche sind darin eingefangen. Zusammen mit Motorenlärm, Hustenanfällen, Applaus, Geschrei, Gelächter, Schritten auf Treppenstufen, Sekretärinnen, die nach Diktat schreiben, Radios, die die Cricketergebnisse bekannt geben, Tonbandgeräuschen, rotierenden Rädern, mahlenden Mühlen, brutzelnden Kartoffeln, spülenden Toiletten, seufzenden Liebhabern, dem Bürgermeister, der sich die Nase putzt. Alles hörbare Leben nicht lauter als das Vibrieren eines Staubsaugers in der Wohnung nebenan. Ein Tauchen, Streichen, Pinseln, Streicheln, das fließt so leicht und glatt dahin, wie auch mein Schweiß. Es juckt mich. Farbe auf meinem Arm, silberne Farbe auf meinem braunen Arm. Er könnte ein Teil der Brücke sein. Hör zu. Klaftens musikalisches Vorzeichen ist das B. Die ganze Welt könnte dasselbe Vorzeichen haben. Schau hinunter. Stimmt es wirklich, dass alle diese Punkte Namen haben? Jack Morris fährt mit Maureen und Claire Leslie nach Paris. Wer ist Jack Morris? Unser Nachbar Albert. Ach so. Und wer ist Maureen? Mrs. Morris. Ah, dann wird Claire Leslie ihre kleine Tochter sein. Ihr kleiner Sohn. Ah, warum sprechen wir eigentlich über die alle? Sie fahren in den Ferien nach Paris. So. Wohin fahren wir? Wann? Das möchte ich gerade wissen. Was? Bekommst du keine Ferien? Ach, ich glaube schon, man hat Ferien. Ja, ich glaube, Fitch wird das schon in Betracht gezogen haben. Du willst doch hoffentlich nicht auf deine Ferien verzichten. Ich weiß, wozu du imstande bist. Du arbeitest schon an allen Samstagen. Denk nur nicht, ich sei so dumm und wüsste nicht Bescheid. Und immer schuftest du, bis es dunkel wird. Überstunden, ich verliere so viel Zeit im Winter. Alles nur, weil es hier nicht aushält zu Hause. Ach, Kate, ich habe ein Pensum, verstehst du? Ach, du hast schon einen riesigen Vorsprung. Ich muss etwas in der Hand haben, falls mir einmal etwas passiert. Habe ich dir das nicht gesagt? Du wirst da runterfallen und ich und Catherine stehen da. Nein, hör auf zu weinen, wir machen Ferien. Ich nehme eine Woche frei. Zwei. Gut, mir soll's recht sein. Können wir nach Paris fahren? Ich bin in Paris gewesen, da ist nichts los, glaube mir. Maureen sagte, wir könnten mit ihnen fahren. Aber die fahren doch nach Paris. Na, wir können es uns leisten. Es wäre gar nicht so schlimm mit zwei Kindern und vereinten Kräften ist es viel leichter. Das wäre schön. Ich wollte schon lange einmal auf die Champs-Élysées und zum Arc de Triomphe und an die Seine und zum Eiffelturm. So habe ich es mir vorgestellt. Punkte, Ziegelsteine, Käfer, G-Moll. Trotzdem, ich bin froh, dass ich gekommen bin. Diese Sinnlosigkeit verschlägt einem den Atem. Ein Turm verbindet nichts, er steht bloß da. Man steigt darauf und sieht hinunter. Brückenbaumeister besitzen nicht diese Kühnheit, kompromittieren sich mit Funktionen. Monsieur Eiffel, Dichter und Philosoph. Alle 8 Jahre werde ich Ihren Namen in das Silber der Brücke über die Klaftenbucht kratzen. Ich komme herunter. Wie heißt sie denn? Kate. Auch das noch. Es ist ein Missverständnis, Kate. Es gibt keine andere Frau. Ich rieche sie an deiner Jacke. Nein, das ist die Farbe. Ich sage dir, ich war oben auf der Brücke. Die ganze Nacht? Ich hatte plötzlich Lust dazu. Es war herrlich da oben. Du bist verrückt, wenn du erwartest, dass ich das glaube. Du verlierst den Verstand. Aber es stimmt. Und ich glaube es. Ich verliere den Verstand. Ich bin so verrückt wie du und ja, glaube das, es. Das ist auch besser. Nein, das ist es nicht. Es ist viel schlimmer. Eine Frau will normal sein. Du sprichst nie mit mir. Du sprichst nie mit Catherine. Du kannst es nicht erwarten, aus dem Haus zu gehen. und auf deinen geliebten Brückenträger. Du verbringst dein ganzes Leben damit, diese Brücke anzustreichen. Das ist eine gute Arbeit. Und du weißt verdammt gut, dass es eine idiotische Arbeit ist, die jeder verblödete Trottel machen könnte. Du bist doch gebildet, Albert. Du hattest alle Möglichkeiten. Metalllegierung und vereinigte Metalle. Du hättest die Erfolgsleiter Stalin aufsteigen können. Wir könnten ein Haus und Freunde und Gäste haben. Und Catherine hätte Freundinnen. Und du hättest Geschäftsführer werden können. Eines Tages lag ich im Bett, als das Dienstmädchen kam, um es zu machen. Alles an ihr war gestärkt. Wenn sie sich bewegte, knisterte es von Rock- und Nylonstrümpfen. Ich habe es nie bereut, aber ich möchte, dass auch sie glücklich ist. Ich habe angefangen, mit mir selbst zu sprechen. Über den Spülstein und den Ofen. Ich spreche mit mir selbst, weil sonst niemand zuhört. Denn du willst nicht mit mir sprechen. Darum rede ich mit dem Spülstein, dem Ofen, dem Baby. Und vielleicht wird mir mal einer von denen antworten. Night and day I'm the one. Day and night I'm really part of me. I've got me under my skin. Ich bin der Traum meiner schlaflosen Nächte. Ich hab mich so an mich gewöhnt. Ich hab mich so an mich gewöhnt. Ja, ich. Wer ist da? Wer war das? Sehr hübsch. Stillvergnügter Gesang rund um das Ich. Wer sind Sie? Sie meinen, wie ich heiße? Ja, ich glaube schon. Fraser. Was tun Sie auf meiner Brücke? Auf Ihrer? Ich streiche Sie, ich habe die Vollmacht. Da haben Sie eine große Arbeit vor sich. Ich habe Zeit. Sie haben vielleicht Zeit, aber ich würde sagen, die Zeit ist trotzdem gegen Sie. Die Voraussetzungen für diesen Anstrich sind ganz miserabel. Wieso? Hier ist seit langer Zeit nicht mehr gestrichen worden. Allmählich wird sie wirklich völlig unansehnlich. Ich komme Stück um Stück voran. Zu langsam. Der alte Anstrich hält nicht so lange. Man hat es schon bemerkt, müssen Sie wissen. Es hat schon Gerede gegeben. Sagen Sie, sind Sie der Brückeninspektor oder sowas? Hat Mr. Fitch Sie geschickt? Schauen Sie dort hinunter. Ich bin heraufgekommen, weil das die einzig mögliche Richtung war. Alle anderen sind vollgestopft und füllen sich immer weiter an. Die Stadt ist ein Gefängnis. Autos beschnuppern sich in allen Straßen, fangen an, sich zu vermehren, sich auszubreiten. Sie quetschen die Leute an die Wand, spießen sie auf und ein Ende ist nicht abzusehen. Von allem gibt es zu viel, aber der vorhandene Raum bleibt derselbe. So füllt sich die Schale des menschlichen Daseins an, dehnt sich aus und eines Tages wird sie bersten. Sie haben also Angst vor dem Straßenverkehr? Die Zivilisation befindet sich im Verfall. Und das weiße Nashorn wird zwecks Verarbeitung zu einem völlig unwirksamen Aphrodisiakum ausgerottet. Ein Tierfreund. Das war jetzt nur eine unbedeutende Einzelheit, nach der ich in meiner Unfähigkeit das Ganze zum Ausdruck zu bringen gegriffen habe. Ich glaube nicht, dass irgendjemand einen Überblick hat. Ach, ich verstehe. Nun, wir alle haben unsere Probleme. Aber ich begreife nicht, inwiefern Sie das berechtigt, auf Gemeindeeigentum herumzuklettern. Würden Sie also bitte hinuntersteigen? Deshalb bin ich doch heraufgekommen. Was, um hinunterzusteigen? Ich habe nie die Absicht gehabt, zu bleiben. Sie kam herauf, um hinunterzusteigen? Springen. Was, springen? Hinunter. Hinunterspringen? Sie würden sich umbringen. Ach so! Ja. Oh, ich verstehe. Ich war fest entschlossen. Also gut dann, bitte. Es schien das Leichteste auf der Welt zu sein. Ganz Ihrer Meinung. Also, springen Sie. Wollen Sie mir es nicht ausreden? Sie kennen sich doch selbst am besten. Sie halten mich auf. Dort, wo Sie stehen, muss ich streichen. Sie würden doch nicht einfach dabei stehen, ohne einen Finger zu rühren. Ich dachte, das wollten Sie. Naja, an sich schon. Ich konnte den Lärm nicht mehr ertragen, das Chaos. Deshalb bin ich losgeklettert, um etwas Höhe zu gewinnen. Verstehen Sie, genug Höhe, um hinunterzufallen. Und je höher ich kletterte, desto mehr sah ich, desto weniger hörte ich. Sehen Sie jetzt, ich bin seit Stunden hier oben, schaue hinunter. Da unten gibt es bloß Punkte und Ziegelsteine, die ein sanftes Summen von sich geben. Wohlgeborgen und winzig klein. Schön geordnet von oben betrachtet. Rechteckig angelegt, jedes Rechteck eine Funktion. Jeder Punkt ein Funktionär. Ich glaube wirklich, es könnte funktionieren. Ja, von einem so günstigen Platz aus wie hier ist die Idee der Gesellschaft beinahe vertretbar. Gekniffen. Also passen Sie auf, wo Sie hinstehen. Fallen Sie nicht runter. Meine Herren, diese spezielle Notsitzung des Brückenunterausschusses der Klaftenbucht ist infolge öffentlicher Mahnungen einberufen worden, die sowohl direkt als auch über die Presse erfolgt sind und den hässlichen derzeitigen Zustand dessen betreffen, was Klaftens Wohlstand symbolisiert. Mein Großvater, der von der Bevölkerung sehr geliebt wurde und ihr alles verdankte, muss sich im Grabe umdrehen. Das Ganze ist eine heilsame Ermahnung, dass wir alle Diener der Öffentlichkeit sind, Mr. Fitch. Sehr richtig, Herr Präsident. Halt den Mund, Dave. Als Präsident übernehme ich natürlich die volle Verantwortung. Das ist die Pflicht eines Präsidenten. Ungeachtet dessen, wer in Wahrheit die Verantwortung trägt, Mr. Fitch. Sehr richtig, Herr Präsident. Es ist kein Anlass, sich zu freuen, George. Der städtische Pressechef ist auf mich losgegangen. Die Park- und Anlagengesellschaft ist auf mich losgegangen. Die britischen Eisenbahnen sind auf mich losgegangen. Und die verdammte Klaftenchronik hat alles unternommen, um mich zu verdächtigen. Innerhalb des Gemeinderates von Klaften treffen Spott und Schande in erster Linie diesen Ausschuss hier. Und als der zukünftige, ich meine, als der eventuelle zukünftige Bürgermeister bin ich zutiefst befremdet, dass ausgerechnet ich angeschossen werde. Und das aufgrund mangelnder Vorsicht und Aufmerksamkeit auf Seiten von Mitgliedern dieses Ausschusses, deren Namen ich nicht nennen will. George, ich habe eine Darstellung abgefasst des Inhalts, dass die erbärmliche Baufälligkeit der hochgeschätzten Brücke von Klaften das Ergebnis der Fehlkalkulation eines höheren städtischen Beamten ist, für den ich als Präsident, Mr. Fitch, die volle Verantwortung übernehme. Ich kann nur als mildernden Umstand anführen, dass ich unter Druck gestanden habe. Ein kranker Mensch, häusliche und finanzielle Sorgen. Natürlich, natürlich. Aber bleiben wir beim Wesentlichen. Vor 2 Jahren haben wir auf Ihr Drängen und wieder mein besseres Wissen, das ich in Anerkennung Ihrer fachlichen Kompetenz unausgesprochen ließ, eine Umstellung auf einen verbesserten Anstrich durchgeführt, der 8 Jahre halten sollte. Und aufgrund einer Argumentation, der folgen zu können, ich niemals vorgetäuscht habe, 3 von den 4 Anstreichern entlassen. Heute, 2 Jahre später, stehen wir vor einer Brücke, von der nur ein Viertel gestrichen ist. Während sich die 3 anderen Viertel in einem Zustand befinden, der sich von der unteren Grenze des Erlaubten bis hin zu Verfallserscheinungen erstreckt. Nun also, was ist geschehen? Herr Präsident, meine Herren, 5 Jahre lang habe ich alt und jung in Klaften gedient. Klaften ist der Hort meiner Träume und Kindheitserinnerungen, der Tempel aller meiner Hoffnungen, die Entwicklung einer lebendigen Gemeinde zu einem Gegenstand der Genauigkeit und Leistungskraft umformen zu können, ein kybernetisches Gedicht, eine programmierte Maschine, vollkommen wie eine Rose. Um Himmels Willen, Fitch, reißen Sie sich zusammen. Meine Herren, als Ausgangspunkt wollen wir die Theorie aufstellen, dass X-Anstreicher, die mit der Geschwindigkeit Y arbeiten, Z-Jahre brauchen würden, um die Fläche A, B, C anzustreichen. Wir haben gefunden, dass wenn wir X gleich 4 setzen... Ich halte es nicht mehr aus. Ich glaube, Mr. Fitch möchte dem Herrn Präsidenten klarmachen, dass die braune Farbe auf der Brücke nur 2 Jahre zu halten hatte. Nämlich während der Zeit, die 4 Anstreicher brauchten, um die Arbeit zu beenden und wieder von vorn anzufangen. Nun, als wir die Anstreicher auf einen einzigen reduzierten, der die 8-Jahres-Farbe verwendet, war es natürlich klar, dass dieser in 2 Jahren nur ein Viertel der ganzen Strecke schaffte, während die alte Farbe dann bereits dringend einen neuen Anstrich benötigen würde. Wenn das klar war, warum hast du es dann nicht gesagt? Es gelang mir nicht, das Ohr des Herrn Präsidenten zu gewinnen. Wenn wir noch weitere 6 Jahre warten könnten, würde Mr. Fitch natürlich triumphierend und gerechtfertigt als Poet der Präzision und Leistungsfähigkeit aus dieser Angelegenheit hervorgehen. In 6 Jahren bin ich vielleicht tot. Sehr richtig, Herr Präsident. Oh, danke, Dave. Also, was fangen wir nun an, Fitch? Tja, wenn wir zusätzliche Anstreicher anstellten, sodass einer am entgegengesetzten Ende anfängt, ein anderer in der Mitte und in der einen Richtung streicht, Ein dritter in der entgegengesetzten Richtung. Nein, nein, das progressive Moment kommt uns hier in die Quere. Wenn wir zwei Anstreicher hätten, die Rücken an einem Punkt 9/16 vom entfernteren Ende... Nein. Wir greifen lieber auf das alte System zurück und stellen drei Anstreicher dazu an. Fahren Sie auf dieser Basis weiter. Das ist völlig ausgeschlossen. Einerseits wären die nicht schnell genug und andererseits wären sie zu früh fertig. Verstehen Sie, die Brücke wird für die nächsten 6 Jahre keinen neuen Anstrich brauchen. Und der hieraus resultierende Koeffizient Zeitverlust und Unansehnlichkeit... Das ganze System würde sich auflösen und Tausende kosten. Geld? Mein Großvater... Ich glaube, ich sehe einen Ausweg, Herr Präsident. Unter dem Gesichtspunkt der Leistungsfähigkeit und Zweckmäßigkeit können wir, glaube ich, die ganze Angelegenheit mit ein wenig Organisation bewältigen. Jeder Tag zählt. Ein Tag ist alles, was wir brauchen. Ich habe vor einigen Tagen einen Kerl auf der Brücke getroffen. Ach ja? Ja, er kam heraufgeklettert, um sich hinuntersausen zu lassen. Hat er es getan? Nein, als er einmal oben war, verging ihm die Lust. Albert! Bin weg. Früher hast du wenigstens auf Wiedersehen gesagt. Tauchen? Hallo. Wer ist das? Wieder ich. Haben Sie etwas vergessen? Nein. Es ist wieder alles zurückgekommen. Nachdem ich unten war, fing wieder alles von vorne an. Also bin ich wieder heraufgekommen. Um zu springen? Ja. Also, bitte. Jetzt geht's mir wieder gut. Ich will nicht mehr. Also hören Sie, das ist hier kein öffentlicher Durchgang. Ich werde Sie anzeigen. Ich kann es nicht ändern. Ich werde nach oben gezwungen und nach unten überredet. Ich bin ein Opfer der Perspektive. Gehen Sie runter! Bitte sehr. Ich gehe. Ich bin kein Querulant. Ich lasse jeden mit seinem Leben selber fertig werden. Ich habe Verständnis für Probleme. Aber es hat alles seine Grenzen. Ich habe ihn jetzt 4-mal da oben angetroffen, Mr. Fitch. Und jedes Mal ist es dieselbe Geschichte. Am Ende will er nicht springen. Ich habe ihm jede Chance gegeben. Ja, aber deswegen habe ich Sie wirklich nicht zu mir gebeten. Sie haben mir überhaupt nicht zugehört. Es geht mir auf die Nerven, da oben Gesellschaft zu haben. Wir müssen die Brücke bis zum Ende dieser Woche fertig haben. Was? Wir können einen weiteren Verfall nicht zulassen. Die Öffentlichkeit hat sich erhoben. Moment, ich kann unmöglich bis zum Ende dieser Woche fertig werden. Aber mir ist natürlich klar, dass Sie Hilfe brauchen. Ich habe entsprechende Maßnahmen getroffen. Was für Maßnahmen? 1800 Anstreicher werden sich morgen früh um 7 Uhr zur Arbeit melden. Wenn es dunkel wird, ist die Arbeit getan. Ich persönlich habe die grundsätzlichen Überlegungen angestellt und meine Mitarbeiter haben die Details ausgearbeitet. 1800? 1799. Einen Platz habe ich für Sie reserviert. Ich dachte, das würde Sie freuen. Sie bewegen sich auf mich zu, die Punkte. Rotten sich zusammen. Ich brauche Proviant und Reservewäsche. 2 Decken. Ja. Was machst du? Packen, Albert, ich gehe. Kate, die übernehmen es für mich. Sie versuchen mich zu vertreiben, aber ich habe mir doch meine Stellung verdient. Ich habe dafür gearbeitet. Ich habe eine Stelle angenommen als Hausangestellte mit Kost und Logis, auch für Catherine. Ich lasse es dich dann wissen, wann ich frei habe, damit du mich besuchen kannst. Kate, es tut mir leid, aber wirst du manchmal kommen, um mich zu besuchen? Wirst du vorbeikommen? Und winken? Eintauchen, streichen, auftragen, Silber auf das Eisen reiben, gleite die Quecksilber, glätten, verteilen, nasskitzeln, platschen, verschütten, den Silberschleim auftragen, streichen, verteilen. Mehr kann ich nicht tun, ich muss mich beeilen. In 8 Jahren werde ich 32, ein besessener Maler beim Anstrich. Eintauchen, gleiten. Warum eintauchen, so eilig? Fraser. Sie legen sich aber ins Zeug. Runter mit Ihnen. Das ist doch gar nicht Ihre Art. Ich werde euch hier oben nicht dulden. Es ist doch Platz für beide. Sie sind nur der Erste, aber ich werde das nicht dulden. Wenn Sie springen wollen, dann springen Sie. Deshalb komme ich ja wieder einmal. Sie wollen springen? Nein, heute nicht. Rauf und runter wie ein Jojo. Ich gebe zu, dass es lächerlich ist. Dort unten werde ich überfallen von den fliegenden Splittern einer Welt, die mit der Geschwindigkeit einer unentwegten Schöpfung auseinanderbricht. Der Mittelpunkt kann sich nicht halten. Die Außenseiten erweitern sich wie bei einem Ballon, nur ohne die Garantie einer Unendlichkeit. Also klettere ich wieder nach oben, bereite mich darauf vor, mich fallen zu lassen. Und siehe da, ich schaue auf das Ganze hinunter. Ich sehe, dass die Proportionen wiederhergestellt sind. Meine Zuversicht wird mir wiedergegeben, bloß durch die Perspektive. Aber das ist meine Brücke! Sie denken ja nur an sich selbst. Sie empfinden sich selbst als Mittelpunkt. Während ich weiß, dass ich überhaupt keinen Ort es habe. Es gibt noch andere Brücken, größere. Was ist das? In San Francisco, Sydney, hören Sie in doch. Brooklyn. Da ist noch Platz für Sie. Hören Sie. Aber hier war ich der Erste. Das ist meine Brücke. Das... Da marschiert ja eine ganze Armee. Dann kommen Sie also. Eine geschlossene Phalanx bewegt sich in Blöcken die Straße herauf. Ein Offizier voran. Fitch! Aber das sind ja gar keine Soldaten. Er ist wahnsinnig! Das sind gewöhnliche Leute. Geht weg! Sie kommen hierher. Halt! Links umkehrt! Begreifen Sie denn nicht, die übernehmen das jetzt hier. Immer 10 nebeneinander, in 60 Reihen. Und eine zweite Gruppe dahinter. Und noch eine. Eine Welle nach der anderen. Also so weit ist es gekommen. Die kommen hier herauf. Es war die einzige Richtung, die noch übrig war. Sie schwenken nach rechts. Richtung! Rechts! Zur Brücke herauf. Gerade! Über die Schienen! Marsch! So weit ist es also. Nun haben Sie endgültig keinen Platz mehr. Seitwärts ist alles überfüllt. Nun geht es nur noch nach oben. 1799 Leute. Mir entgegengeworfen von einem Wahnsinnigen. War ich denn so wichtig? Jetzt kommen Sie her. Ich hätte es geschafft, wenn man mir Zeit gelassen hätte. Hinter denen werden noch mehr kommen. Denn die Betonmischmaschinen drehen und drehen sich, bis zwischen zwei Städten nur noch eine einzige Reihe Korn wächst, die schließlich zwischen ihren Mauern zermahlen wird. Sie haben mir nicht einmal eine ehrliche Chance gegeben. Ich hätte die Nächte durchgearbeitet. Ich war der Sache völlig gewachsen. Dem Plan soll schon voraus. Sie sollten nicht im Gleichschritt marschieren. Soldaten marschieren nicht im Gleichschritt, wenn sie zu einer Brücke kommen. Es ging mir prima. Ich kam gut voran. Wenn Sie es nämlich tun... Ich bin doch jung, in wenn Form. Wenn Sie es nämlich tun, kann sich der Druck nicht verteilen. Und er wächst, er muss ausbrechen. Und schön schwindelfrei. Das wissen die nicht. Oder sie glauben es nicht. Aber physikalische Gesetze bricht man nicht ungestraft. Was ist los? Und wenn ihr so weitermacht, wird eine Brücke einstürzen. Die Träger spannen sich, erzittern vor einer Entladung dieser Energie, die durch sie hindurchgejagt wird. Sie bricht auseinander! Bis die Nieten aufknallen. Was machen die mit meiner Brücke? Ein 12-Meter-Träger jammert wie eine Judenharfe. Und ein einziger genügt. So, zum Äußersten zu gehen. Ich habe denen doch nichts zuleide getan. Was wollen die denn von mir?